Wer nicht fühlen will, muss denken. Das Buch ist in drei große Abschnitte unterteilt: Moral, Politik und Gesellschaft. In den Kapiteln über Moral geht es auch um Leben und Tod, also um Themen, die so fundamental sind, dass man sich manchmal etwas mehr Zeit nehmen muss, um sie zu durchdenken. Fragen wie, darf man einen Menschen töten, um 5 zu retten, betreffen nicht nur den Kern unserer Werte. Mit ihnen sichert man sich auch die volle Aufmerksamkeit beim nächsten Familientreffen. Emotionen prägen nicht nur unsere Moral, sondern spalten auch die Gesellschaft. Diese Polarisierung steht im Mittelpunkt der Abschnitte Politik und Gesellschaft. Doch obwohl Moral eine biologische Grundlage hat, sind wir unseren Emotionen nicht hilflos ausgeliefert, sondern können lernen, die gefährlichen zu überdenken. Denn auch unsere Vernunft ist ein Ergebnis der Evolution. Aristoteles sagt, als vernünftige Tiere seien wir nicht nur für unsere Taten, sondern auch für unseren Charakter verantwortlich. Bei Albert Camus heißt es, von einem bestimmten Alter an ist jeder Mensch für sein Gesicht verantwortlich. Ganz besonders jedoch sind wir für unsere Moral verantwortlich. Wir müssen uns mit unseren Emotionen auseinandersetzen, um uns selbst besser zu verstehen.